Die drei Herren standen auf. Erna folgte eilfertig und langsamer die Mutter. Sie gingen, heiterem Vorschlag folgend, ins Musikzimmer nebenan und hielten es nicht für nötig, den dumpf vor sich hindösenden besonders aufzufordern. Erst von der plötzlichen Leere um sich betroffen, wachte er auf wie ein Schlafender aufgeschreckt vom Gefühl der Kälte, wenn nachts die Decke heruntergeglitten ist und kalte Zugluft den bloßen Leib überstreicht. Unwillkürlich tappte der Blick auf die verlassenen Sessel. Aber da hämmerte schon vom Klaviersalon nebenan klapprig und reißerisch ein Jazz, er hörte Lachen und aufmunternde Rufe. Sie tanzten nebenan. Ja, tanzen, immer tanzen, das konnten sie. Immer wieder sich das Blut aufjagen, immer sich geil aneinanderreiben, bis der Braten gar war, tanzen abends, nachts und am hellichten Tag, die Faulenzer, die Müßiggänger, damit kirrten sie die Weiber. Erbittert fasste er wieder den derben Stock und schlurfte ihnen nach. An der Tür blieb er stehen. Der deutsche Herrenreiter saß am Klavier und rasselte halb umgewendet, um den Tanzenden gleichzeitig zuzusehen, auswendig und ungefähr einen amerikanischen Gassenhauer über die Tasten. Erna tanzte mit dem Offizier. Die Mutter, schwerfällig und stark, schob der langstielige Conte Ubaldi nicht ohne Mühe rhythmisch vor und zurück. Aber der alte Mann starrte nur auf Erna und ihren Partner. Wie der Windhund leicht und schmeichlerisch seine Hände auf ihre zarte Schulter legte, als gehöre dies Wesen ihm gänzlich an. Wie ihr Körper wiegend und hingebend, gleichsam sich versprechend, an den seinen drängte, wie sie ineinander wuchsen vor seinen eigenen Augen in mühsam verhaltener Leidenschaft. Ja, der war es, der. Denn in diesen beiden flutenden Körpern glühte sichtlich ein Einanderkennen, eine schon ins Blut gedrungene Gemeinschaft. Ja, der war es, der. Nur der konnte es sein. Er las es an ihren Augen, die, halb geschlossen und doch überströmend, in diesem flüchtigen Schweben, ein heißer Genossenes erinnernd, widerstrahlten. Der war es, der Dieb, der nächtens glühend griff und durchdrang, was sich jetzt in dünnem, wogenden Kleid halb durchsichtig verhehlte, sein Kind. Sein Kind. Unwillkürlich trat er heran, sie jenem wegzureißen. Aber sie bemerkte ihn nicht. Mit jeder Bewegung, dem Rhythmus, dem unmerklich sie lenkenden Druck des Führers, des Verführers hingegeben. Rückgelehnten Hauptes, mit feucht geöffnetem Mund, ganz Trunkenheit und selbstvergessen, wogte sie lose im weichen Geström der Musik, den Raum nicht fühlend, die Zeit und den Menschen nicht, den zitternden, keuchenden alten Mann, der blutunterlaufenen Blicks auf sie starrte, in einer fanatischen Verzückung des Zornes. Nur sich selbst fühlte sie, ihre eigenen jungen Glieder widerstandslos folgend dem knatternden Riss der jappenden, wirbelnden Tanzmelodie. Nur sich selbst fühlte sie, und dass ein männliches Atemnah sie begehrte. Starker Arm sie umfing und sie sich bewahren musste in dieser weichen Schwebe, ihm nicht entgegenzustürzen mit begehrlichen Lippen und heiß einziehender Lust des Sichgebens. Und all dies war magisch dem alten Mann im eigenen erschütternden Blut bewusst. Immer wenn der Tanz sie von ihm wegströmte, war ihm, als ginge sie unter für immer. Plötzlich riss wie eine klirrende Saite die Musik mitten im Takte ab. Der deutsche Baron sprang auf. »Assez joué pour vous«, lachte er. »Maintenant je veux danser moi-même.« Alle stimmten übermütig bei, die Gruppe löste sich aus der bewegten Zweiheit des Tanzes in ein locker flatterndes Beisammensein.